Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Meine Hände sind da, mein Gesicht ist der Wasser! Wirkt es wie ein Schatten, ich nehme es nicht lautlos hin. Selbstvorträge. Mit Kater. Was habe ich nicht, was habe ich gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe getan, was ich konnte, die Welt zum Zweifeln, bis kein Tropfen mehr Zeit mehr übrig war. Nicht, dass in meiner Erinnerung irgendetwas fehlt, bis mir auffällt, dass da eine Lücke klappt zwischen meinen gestrigen Exerzitien und dieser meiner jetzigen Agonie. Zwischendurch war ich bereit zu stauen, der große Treibstoff zur Rotation. Auf die eigene Achse, ich drehte mich um und um und um in diesem meinem schaumenden Mittelpunkt dieses Geschehens, in das es mich hier und mal verschlagen hatte, in einer Art von trunkenem Universum, das irgendwie werdet in frei, unterkamen Schüben, grinsenden Wiederholungen, alles hier. Schon war meine Schuld, obwohl in dieser Eiseskälte das Konzept von Schuld wohl kaum noch irgendwie einen Sinn nur auch ergeben könnte. Nee, nee, nee. Belichtete ein Mond, der aussah wie bedeckt mit Lebensmittelschimmer. Selbstvorträge. Was ich sehe am Morgen, wenig mit mir zu tun. Ein schwarzer Strich ziert meine Lippen. Und der spricht Bände. Fuselöle, Aldehyde, Restalkohol. Ich glaube, ich rufe den chinesischen Arzt gegenüber an, der soll meine Leber schröpfen oder so. Ich bin gehüllt in ein höchst fragiles Nervenkostüm. In ein höchst fragiles, noch dazu. Transparentes Nervenkostüm, Doris Day! Rob Hudson. Selbstmordweg. Astronomen haben den Schnaps im Weltall entdeckt. Irgendwer, er oder sie, haben ihn hinterher erlangt. Wahrscheinlich zur Sicherheit von elektrischer Hand markiert, damit die Welt aufhört, sich nicht selbstständig daran delektiert. Für mich lassen immer die Wolken auf und die schönen Frauen, die dahinter warten. Töten mich mit Wahl, artigen Trüffeln, schränken mich in der Essenz ihrer himmlischen Erscheinung. Ich treibe Inzest mit den Sternen. Ich treibe Inzest mit den Sternen.